Wir haben hier zwei Beispiele gebracht, um Palacios zu erläutern, Jung und Freud. Es gibt natürlich noch andere. Vielleicht, wenn wir uns einem einzigen zuwenden, werden wir besser die tödliche Gefahr des Mythos der positiven Wissenschaft, auch exakte Wissenschaft genannt, erkennen, womit unsere Zeitgenossen sich selbst verdummen und mit dem die Juden das Wenige, das noch von der arischen Menschheit auf dieser Welt vorhanden ist, zu einem wirklichen Holocaust führen werden. Der Physiker Einstein. Aus ihm machten sie so etwas wie einen Messias unserer Tage und aller Zeiten. Vor ihm nichts, nach ihm noch weniger. Mit ihm wurde die Wissenschaft geboren und hört mit ihm auf. Typisch jüdisch. Gewiss könnte mit Einstein alles aufhören, denn er ist für die Atombombe verantwortlich. Das heißt, für die eingeschlagene Richtung zur Atomisierung der Welt. Auf anderen Wegen, mit anderen Auffassungen, wäre man auch zur Atomspaltung gekommen. Doch die Richtung und der Gebrauch wären andere geworden. Der Sinn wäre ein anderer. Denn es ist nicht Einstein gewesen, der das Experiment durchführte, das als Ergebnis die Beständigkeit der Geschwindigkeit der Lichtverbreitung im Äther ergab, worauf er seine Relativitätstheorie aufbaute. Es war Michelson und Morley. Doch Einstein drückte ihm den typischen, sagen wir, den archetypischen Sinn des unbewussten Kollektivs auf. Denn wir haben es ja gesehen, hinter der wissenschaftlichen Theorie jeder Entdeckung steht ein Wille, eine Absicht. Widersinnig ist es, an den Mythos zu glauben, den heute selbst die interessierten Juden verbreiten, dass es eine objektive Wissenschaft am Rande des Subjektiven, des Gedächtnisses, des Blutes, der Seele, der Rasse oder Gegenrasse, die sie als Symbol erzeugt, gibt. Den Arier zum Beispiel interessiert es nicht, das Atom zu teilen, sondern zu einen. Er strebt zum Unus Mundus, zur Vollkommenheit. Die sachliche Wissenschaft von heute ist seit 1945, dem Jahr der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, vollkommen jüdisch. Ein Phänomen zu analysieren, wie es die Wissenschaft tut, beweist gar nichts. Selbst ein Experiment kann mit verschiedenen Ergebnissen enden, je nach dem System, das man anwendet, um es auszulegen, und je nach der Arbeitshypothese. Selbst die heutige Medizin, Produkt dieser modernen sachlichen Wissenschaft, deren Drogen heilen, es ist wahr, sie zerstören Bakterien. Doch sie beziehen sie in einen endlosen Kreis ein, denn die Bakterien schaffen ihre Gegenmedizin und es müssen neue und immer neue Drogen erfunden werden. Zum Schluss sind sie dazu bestimmt, das physische Leben zu verlängern, sie erreichen jedoch nicht, dass der Mensch sich selbst findet, weder dass er klüger wird, noch die Göttlichkeit erreicht, auch nicht seine Vollkommenheit. Denn das ist nicht die übertragene, noch die gewählte Richtung. Im Gegenteil, sie setzen die Menschen herab und materialisieren sie immer mehr, sodass es dazu kommen kann, einen lebenden Leichnam mit einem Alter von 200 Jahren zu erhalten. Die halluzinatorische Eingebung der Wissenschaft zieht uns alle in dieselbe Richtung, die irgendein anderer ihr übertragen hat. Im Falle der Relativitätstheorie waren ihre Erfinder Juden und die wenigen, die es nicht waren, unterlagen dieser bereits erfassten Bedingung des Ariers, seine Schwäche als höheres Wesen, das in einer feindlichen Umwelt nicht überleben kann. So Heisenberg und der Physiker Max von Laue und anderen. Julius Evola hat dies alles sehr gut beobachtet und es vor beinahe 50 Jahren aufgezeigt. Wir werden hier einige seiner Ideen wiedergeben und sie erweitern. Einstein bediente sich der Theorie des mehrfachdimensionalen Raumes des Juden Minkowski, die von dem jüdisch-italienischen Livi Civita mit seiner Unendlichkeitsberechnung reformiert wurde. Die Theorie wird weiter von dem Juden Weil mit Hilfe anderer Juden entwickelt. Born in Deutschland und Enriquez in Italien. Die Juden Jordan und Dirac zusammen mit dem Arier Heisenberg sind die hauptsächlich Verantwortlichen für die Atom- und die Quantentheorie, die, ohne vollkommen jüdisch zu sein, doch geistig mit der Relativitätstheorie von Einstein verwandt sind. Alles geht auf eine täuschende Spiegelfechterei hinaus, dazu bestimmt das arische Universum, seine Weltanschauung, seinen Kosmos aufzulösen und explodieren zu lassen. Es ist Raub und Zauberei, wie die wirtschaftliche Währungs- und Verbrauchstheorie des Juden Milton Friedman. Sie wurde auch erfunden, wie die Droge LSD im jüdischen Laboratorium in der Schweiz erfunden wurde, um die neuen Generationen arischer Jugendlicher zu vergiften. Der jüdische Archetypus drückt sich in der Relativitätstheorie aus, zunächst sein unabsetzbares Dogma aufstellend, wie mit der Wirtschaft, wie mit dem Sex. Einstein findet ihn in der Beständigkeit der Geschwindigkeit, in der Verbreitung des Lichtes, im Äther des Experiments von Michelson-Morley. Wir müssten uns nun fragen, ob diese Entdecker dieses Dogma aufgestellt hätten, wenn ihnen etwas anderes gestattet worden wäre und der Jude Einstein nicht eingegriffen hätte. Nun gut, die Relativität betrifft nicht das unabsetzbare Dogma, weil es allein Angelegenheit des Zuschauers und seiner Sinne ist, den Punkt der absoluten Unbeweglichkeit nicht zu erreichen, indem sich die Theorie stellt, die Beständigkeit der Geschwindigkeit der Verbreitung des Lichtes und die mit ihrer algebraisch-mathematischen Gleichung dazu dient, jedwedes Ding irgendwelche Relativität zu erklären oder sich zu erklären, neue Gleichungen hinzufügend. Das heißt, das Judentum hat sich einen neuen Absolutismus verschafft, um ihn irgendeiner vergangenen und zukünftigen Möglichkeit aufzuzwingen und anzuwenden. Vor mir nichts, nach mir noch weniger. Ein neues Dogma, ein Marxismus der Wissenschaft, ein Freudismus der Physik, jüdischer Mythos und Mystizismus.